Natürlich ist es zu früh, irgendeine konkrete Schuld zuzuweisen. Noch sucht die Feuerwehr unter den Trümmern des historischen Archivs der Stadt Köln nach Verschütteten. Danach erst wird man die Schutthalde so sichern, dass Experten nach Ursachen suchen können. Zwei Dinge allerdings stehen schon jetzt fest. Die Zerstörung dieses in Mitteleuropa einzigartigen Archives ist eine kulturelle Katastrophe gigantischen Ausmaßes. Und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie vermeidbar gewesen sein könnte, hätte man dem Bau einer neuen U-Bahn-Strecke nicht offensichtlich mehr Bedeutung zugemessen als der Bewahrung von europäischem Kulturgut aus mehr als 1000 Jahren. Köln ist eine der ältesten Städte in Europa. Entsprechend umfangreich und bedeutend sind die Schätze, die hier seit dem Mittelalter systematisch gesammelt und sogar über den Krieg gerettet werden konnten. Unter den Trümmern in der Kölner Südstadt liegen lückenlose Ratsprotokolle seit 1370, Handschriften von Albertus Magnus und Jacques Offenbach, die Gründungsurkunde der Universität, die vollständige von Karl Marx herausgegebene Rheinische Zeitung. Im historischen Archiv der Stadt wurden mehr als 750 Nachlässe gehütet, darunter der des Literaturnobelpreisträgers Heinrich Böll mit noch unveröffentlichten Manuskripten. Als vor 4,5 Jahren die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar zum Teil abbrannte, war schon das eine Katastrophe. Bei den Büchern dort gab es aber wenigstens die Hoffnung, das eine oder andere in anderen Bibliotheken oder Antiquariaten wiederfinden zu können. Dokumente hingegen gibt es nur einmal. Dass viele von ihnen den Einsturz überstanden haben könnten, ist unwahrscheinlich. In Köln wurde ein Teil des europäischen Gedächtnisses unwiederbringlich ausgelöscht. Gestern schon hat die Stadt bestätigt, dass es seit Anfang 2008 durch den Bau der neuen U-Bahn-Linie unmittelbar vor dem Archivgebäude immer mehr Setzrisse und Mauerfugen gegeben hat. Ein CO2-Tank im Keller drohte durch Bauerschütterungen zu explodieren. Wasserrohre brachen. Regelmäßig, so berichten Mitarbeiter, hätten Begehungen stattgefunden, Konsequenzen aber blieben aus. Für eine Schuldzuweisung ist es zu früh. Fragen nach der Verantwortlichkeit hingegen müssen schon jetzt erlaubt sein. Was tat der Kölner Baudezernent, als er erfuhr, dass an einem der kulturell bedeutendsten Gebäude seiner Stadt Schäden entstanden? Was tat der Kulturdezernent, als ihm bewusst geworden sein muss, dass das unersetzliche Schatzhaus an der Severinstraße in mehr als erträglichem Maße in Mitleidenschaft gezogen wurde? Oder waren beide Dezernenten weder informiert noch interessiert? Und schließlich, werden all diese Fragen beantwortet werden, bevor in 3 Monaten auch in Köln die Kommunalwahl stattfindet?